Deutschlandfunk. Corso. Die dunklen Spionage-Thriller von John le Carré sind wie gemacht für Film und Fernsehen. Zuletzt war es Susanne Bier, die den Night Manager in eine Serie verwandelte, mit dem als neuen James Bond gehandelten Tom Hiddleston in der Hauptrolle. Aber auch Sidney Lumet, Fernando Meirelles und Anton Corbijn haben sich an le Carré-Stoffen schon versucht. Stets geht es um Lüge und Verrat, den Kalten Krieg oder die globalisierte Welt. Keine Überraschung, dass sein Roman Verräter wie wir 2010 erschienen, jetzt als Adaption in die Kinos kommt, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Außerdem ab morgen zu sehen eine Parabel über das Liebesleben in Beirut und Ferien, das Kinodebüt von Bernadette Knoller, der Tochter von Detlef Buck. Hartwig Tegeler hat die neuen Filme gesehen. Und dann denkt man, es kann nicht noch schlimmer kommen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ja, mir ist eine tote Taube auf meine Waffe gefallen. Das ist mir äußerst peinlich, das ist noch nie passiert. Aber das mit der Taube. Ja. Kann ich bitte eine Serviette haben? Ach Gott. Passiert erst viel später in Ferien von Bernadette Knoller, wenn Vivian, die angehende Staatsanwältin, schon auf die ostfriesische Insel Borkum geflohen ist. Auszeit, bloß Ruhe haben, keine Karriereanforderungen. Auf Borkum lernt Vivian ziemlich schräge Typen kennen, fängt an, wieder zu sich zu finden. Und dann taucht ihr Vater auf und damit der alte Druck. Was will man denn hier machen? Ich kann hier eine Menge machen. Bernadette Knollers Film Ferien hat eine wunderbare Besetzung. Detlef Buck, realer Vater der Regisseurin, ist im Film Vater von Hauptfigur Vivian. Die wird gespielt von Britta Hammelstein, bekannt geworden als Ermittlerin in den Til Schweiger-Tatorten. Im Übrigen ist Ferien ein Film, der das Wort skurril, durchgedreht und geknallt mit lässiger Hand neu durchdekliniert. Bitte. Allein wegen des Satzes wie dem folgenden, den der 13-jährige Erik zu Vivian sagt, möchte man sich bei Ferien wegschmeißen vor Lachen. Willst du mal sehen, wie ich nicht schwimmen kann? Ferien von Bernadette Knoller. Empfehlenswert. Weißt du, wie die Kinder auf die Welt kommen? Wie? Nicht schlecht, diese Variante von Aufklärung in der libanesischen Liebeskomödie Liebe Halal. Es gibt einen Wurm, der heißt Sperma. Der kommt aus dem Mann und bewegt sich Stück für Stück fort bis hin zur Frau. Heißt das etwa, Papa hat Würmer? Nein, hat Papa nicht. Aber doch einige Probleme haben er und die anderen Menschen in dem muslimischen Viertel von Beirut mit der Liebe, dem Sex und der Eifersucht bzw. hormoneller Überlastung, sagt die Ehefrau zum durchaus geliebten Ehemann. Was denkst du? Sollten wir uns nicht eine zweite Frau holen? Wozu? Damit sie mir etwas abnimmt, wenn ich müde bin. Dass der Mensch auch in der muslimischen Welt strenge moralische Regeln mit Geschick, Lust und Cleverness, wie eben die sexuell überforderte Frau, deren Mann jeden Abend will, überwinden kann und auch überwinden sollte, das spielt Regisseur Asad Fuladkar mit gehörigem Augenzwinkern an seinen Figuren durch. Und man kann wunderbar mitlachen über deren und die eigenen Unzulänglichkeiten, die sich auch bei diesen gar nicht mehr so ganz fremd erscheinenden Menschen aus einer anderen Kultur und einer anderen Religion durchaus spiegeln. Liebe Halal von Asad Fuladkar, empfehlenswert. Kennen Sie den Inhalt des USB-Sticks? In den Geschichten von John le Carré geht es immer um die Verunsicherung, auch in einer Welt, die nach dem Ende des Kalten Krieges nicht friedlicher geworden ist. Nein, nein, ich dachte, ich übergebe ihn und damit hat es sich. Ich dachte, das wär's dann. Und wie es sich bei einer John le Carré-Geschichte auch gehört, ist der englische Geheimdienst in Susanna Whites Verfilmung von Verräter wie wir marode wie eh und je. Der ehemalige MI5-Chef, unser ehemaliger Boss, ist in dunkle Machenschaften mit der russischen Mafia verstrickt. Die Russen? Mafia geht uns gar nichts an. Geduld, Billy. Nun will der oberste Geldwäscher eben dieser russischen Gangster ins Vereinigte Königreich fliehen. Er sagte, seine Kinder würden sonst getötet. Im Gepäck ein USB-Stick mit den geheimen Mafia-Konten. Ist das alles, was Sie haben? Ja. Hat er Ihnen kein Geld angeboten? Oh doch, aber ich habe abgelehnt. Und in all diesem Kuddelmuddel der britische Professor Perry, Ewan McGregor, den der russische Mafioso-Geldwäscher Dima, Stellan Skarsgård, bittet, dem britischen Geheimdienst doch diesen Stick zu geben. Warum haben Sie das denn mitgebracht? Ich habe geglaubt, das Richtige zu tun. Verräter wie wir, der Agenten-Thriller über einen Normalbürger, den es in die Verstrickungen zwischen Politik, Verbrechen und Geheimdiensten verschlägt, ist spannend, verschlungen. Es geht dem Genre gemäß um Lüge und Verrat. Meine Frau sollte da nicht reingezogen werden. Tut mir leid, soll sie draußen warten? In was reingezogen? Ich habe etwas hergebracht für Dima. Was? Das weiß ich nicht. Aber Susanna Whites Geschichte nach John le Carrés Roman von 2010 hat einen Haken. Ewan McGregor spielt den Professor, der nach einem Seitensprung mit einer Studentin Probleme mit seiner Gattin hat. Dass einer wie er sich mal ebenso zum taffen Hilfsspion entwickelt. Sie sollten zusammen mit mir zurückfliegen. Wir bleiben bei Ihnen. Ich kann nicht für Ihre Sicherheit garantieren, die sind doch hinter Ihnen her. Dann beeilen Sie sich. Die Metamorphose dieser Figur also kann nicht wirklich überzeugen, sondern sie wirkt immer ein wenig wie behauptet. Da kann Ewan McGregor brillant spielen, wie er will. Anton Corbijn und sein Hauptdarsteller Philip Seymour Hoffman hatten es vor 3 Jahren in der grandiosen John le Carré-Verfilmung A Most Wanted Man leichter, weil Philip Seymour Hoffman als Geheimdienstmann respektive Bauernopfer im Krieg gegen den Terror die um einiges komplexere Figur darstellen durfte. Susanna Whites Verfilmung kann da leider nicht ganz mithalten. Verräter wie wir von Susanna White, empfehlenswert.